Viele Monde sind wir nun schon mit dem Drachenboot geschwommen. Und viele mutige Männer hat dein Vater zu sich genommen. Ja, denn die See, sie ist oft grausam, stürmisch und auch hart. Doch nach jeder wilden Nacht folgt ein wunderschöner Tag. Oh nee, schallt es in den Wind hinaus und die Wellen sollen uns tragen, denn schon bald sind wir zu Haus. Oh nee, schallt es in den Wind hinaus und die Wellen sollen uns tragen, denn schon bald sind wir zu Haus. Wir sahen viele fremde Völker, fremde Wesen, fremde Welt. Doch wir steckten uns entgegen, was sich uns entgegenstellt. Denn ein echten Ordmann, den erschüttert nichts. Und er hält mit Axt und Schwert euer jüngstes Gericht. Oh nein, schallt es in den Wind hinaus und die Wellen sollen uns tragen, denn schon bald sind wir zu Haus. Oh nein, schallt es in den Wind hinaus und die Wellen sollen uns tragen, denn schon bald sind wir zu Haus. Denn nach so vielen Abenteuern ruft die Heimat sehr. Und der Wind soll uns führen bis ins heimische Meer. Denn wir lieben die Winde, den Berge und den Fjord. Alle Menschen, die dort leben, in unserem Heimatort. Oh nee. Schallt es in den Wind hinaus und die Wellen sollen uns tragen, denn schon bald sind wir zu Haus. Oh nein! Schallt es in den Wind hinaus und die Wellen sollen uns tragen, denn schon bald sind wir zu Haus. Und bei der letzten Überfahrt wird es still und man sieht nichts. Schenkt uns etwas Licht. Oh nein, schallt es in die Nacht hinaus und die Brandung lässt es rufen. Tapfere Männer sind zu Haus.